Die britischen Organisationen, darunter die Songun Politik Studentengesellschaft, die Juche Ideologie Studentengruppe, die britisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft und das Vorbereitungskomitee für die Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 gaben am 29. Juli eine gemeinsame Erklärung ab. Darin verurteilten sie die USA, die auf der Ministerkonferenz des ASEAN-Regionalforums die Absicht offenbarten, die Verantwortung für die Verschärfung der Lage auf der koreanischen Halbinsel auf die TVJK abzuwälzen.